Mit Markus Söder, CSU, bayerischer Staatsminister für Umwelt und Gesundheit. Das Gespräch führen Ernst Romanay und Ulrich Ziegler. Das Versandhaus Quelle in Fürth ist ebenso wie Karstadt insgesamt zahlungsunfähig. Beginnt nun eine Insolvenz, so geordnet, wie sich das die CSU vorstellt? Das wird sich dann im Laufe des Verfahrens natürlich zeigen. Also ich bin schon sehr betroffen gewesen über die Entwicklung, denn man muss wissen, dass Quelle ein Unternehmen ist, das ich seit meiner frühesten Jugend kenne. Es gibt in Nürnberg neben der Kaiserburg noch den berühmten Quelle-Turm mit dem Wahrzeichen. Das konnte ich von unserem Dachboden aus immer sehen. Und das gehört einfach zu der Region dazu. Und Gustav Schickedanz, die Schickedanz-Familie, ist untrennbar einer der großen Patriarchen gewesen für Arbeitsplätze in der Region. Und da tut es schon weh, diese Entwicklung. Und wir hoffen eben sehr, dass jetzt im Rahmen dieses Verfahrens, dieser Insolvenz, eine Perspektive entstehen kann. Wäre denn eine Staatshilfe à la Opel nicht besser gewesen, so wie Sie sich das eigentlich ursprünglich gewünscht haben? Nun, das Problem ist wohl gewesen, dass diejenigen, die damit noch dabei waren, die Banken, die Anteilseigner, entweder keinen Bewegungsspielraum hatten oder den gesehen haben, sodass dann auch die Hilfe des Staates wahrscheinlich nicht ausgereicht hätten, um den Betrieb dauerhaft zu gewährleisten. Karstadt ist das eine Problem, Quelle ist aber nochmal ein Sonderfall. Da bin ich einfach regional anders betroffen, weil bei Karstadt ist nämlich ein Managementfehler über die Jahre erkennbar gewesen. Bei Quelle, muss man sagen, sind gerade die letzten Jahre erhebliche Fortschritte erzielt worden. Bei Quelle ist erkennbar, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr viel verzichtet haben, um sich fit zu machen. Und es darf auf keinen Fall auf der Strecke bleiben. Aber tut sich da die CSU, tut sich da Ihre Partei schwer mit der Ordnungspolitik? Sie haben ja sehr gerungen. Soll man Opel helfen? Soll man jetzt Karstadt helfen? Ihr Bundeswirtschaftsminister hat in beiden Fällen gesagt, die Insolvenz könnte der bessere Weg sein. Jeder muss das in seiner Verantwortung natürlich mal sagen und entscheiden, was er für richtig hält. Und ich glaube auch, dass es natürlich entscheidend ist in schwierigen Phasen, dass man Kompass hat. Kompass heißt auch Ordnungsprinzipien. Alles bleibt aber letztlich dann im Leben eine Einzelfallentscheidung. So war es bei Opel, so war es in der Situation auch. So wird es im Übrigen, befürchte ich, auch noch in ein paar anderen Fällen sein. Wir werden ja, so leider es wohl kommen wird, noch im Herbst die eine oder andere Entscheidung bekommen. Man muss dann abwägen. Es hängt auch immer davon ab, wer bereit ist, noch selber etwas dazuzugeben. Die normalen Voraussetzungen waren in dem Fall eben nicht da. Und muss natürlich sagen, die Leidensgeschichte von Arcando war schon eine längere, auch mit erkennbar großen Managementfehlern, nicht umsonst. Interessiert sich ja offensichtlich sogar die Staatsanwaltschaft für Einzelentscheidungen der Vergangenheit. Bei Quelle tut's ihm weh. Bei Quelle tut's ihm weh, als einer der Firmen, die in dem Verbund sind. Allerdings hoffe ich und glaube ich, dass eben da was möglich ist. Ich würde mir auch wünschen, dass alle Beteiligten, es geht übrigens bis hin zu uns in Bayern, unser FDP-Wirtschaftsminister, dass der sich auch ebenso wie der Karl-Theodor zu Guttenberg mal kümmern würde und sich auch mit den Gewerkschaften und den Betriebsräten an den Tisch setzt. Wir waren schon da, um mit denen zu reden, was wir auch möglicherweise auch noch von Bayern flankieren machen können. Was meinen Sie denn konkret? Also wird die Landesregierung möglicherweise nochmal mit irgendwelchen Hilfen versuchen, Quelle zu retten? Oder überlassen Sie das alleine jetzt dem Insolvenzverfahren? Wir werden jedenfalls von bayerischer Seite ausloten, welche Hilfen es geben kann in dem Rahmen dieser Insolvenz, auch allein um Partner beispielsweise zusammenzubringen, vielleicht auch Selbstständigkeiten zu ermöglichen. Das müssen wir jetzt tun, da werden wir auch nächste Woche im bayerischen Kabinett darüber beraten. Ich glaube, dass wir da versuchen können, einen Beitrag zu bringen. Letztlich ist aber so, dass das gesamte Unternehmen natürlich dem Insolvenzrecht unterliegt und deswegen die Hauptverantwortung dort liegt. Aber soll sich die Politik überhaupt einmischen? Denn wir haben ja erlebt, vor einer Insolvenz wird großer Druck aufgebaut. Es muss unbedingt sein, dass der Staat hilft. Und jetzt schlagen wir die Zeitung auf und lesen, naja, so eine Insolvenz ist nicht ganz schlecht, weil der Insolvenzverwalter kann Bedingungen stellen, die vorher das Management niemanden stellen konnte. Insolvenz bietet rechtliche Möglichkeiten, aber hat natürlich auch immer die Herausforderung, beispielsweise in einem Kaufhaus, wer kauft dann noch? Wie trauen sich die Kunden beispielsweise, nehmen wir das Thema Garantie. Wenn sie heute etwas kaufen, dann ist es ja für sehr viele wichtig zu sagen, habe ich Garantie 2 Jahre, wer übernimmt diese Garantie? Also da können natürlich auch Einbrüche entstehen. Was uns sehr geärgert hat, war damals diese Äußerung der Europäischen Union, die da einfach so aus dem Nichts herausgekommen sind, nicht einmal auf Anfrage. Das hat im Übrigen auch nicht unbedingt dazu geführt, dass die Mehrzahl der Leute jetzt ein besseres Vertrauen in die Europäische Union hatte bei so einer Entscheidung. Was meinten Sie, welche? Als die Europäische Union gesagt hat, da kann man gar keine Hilfe geben. Das war zunächst mal eine Entscheidung der Bundesregierung, die das zu prüfen hatte mit den beteiligten Partnern. Ich glaube, dass das immer ein Grenzfall ist und immer schwer. Es ist auf der einen Seite schwer, weil wenn man rein ordnungspolitisch hergeht, sollte zumindest nach einer sehr liberalen Auffassung, sich der Staat aus allem heraushalten. Sich aus allem herauszuhalten, ist genauso wenig soziale Marktwirtschaft wie umgekehrt alles zu übernehmen. Und deswegen bedeutet soziale Marktwirtschaft aus meiner Hinsicht natürlich neben den Ordnungsprinzipien immer auch die sozialen Leitplanken. und die soziale Verantwortung zu sehen. Und das bedeutet dann halt Einzelfallentscheidung, vor allem auch mit der Perspektivfrage. Nicht jede Therapie verspricht die gleiche Wirkung. Man muss schon am Ende überlegen, Respizifinem, was kommt hinten raus und was kann am meisten helfen. Kritisieren Sie da jetzt Ihren Kollegen? Hat sich zu Gutenberg zu sehr festgelegt auf die Insolvenz? Na, ganz im Gegenteil. Ich sage, dass das jedes eine Einzelfallentscheidung ist. Und in der konkreten Frage, glaube ich, gab es gar keine andere Möglichkeit, als diese Entscheidung zu treffen. Ich wünsche mir und hoffe halt jetzt, dass wir insbesondere für den Quellebereich, dass wir da eine Perspektive entwickeln können. Und meine Kritik, wie Sie ja vorhin gehört haben, geht fast eher an meinen bayerischen Kollegen von der FDP, der heute in einer Zeitung, wie gesagt, die CSU müsse sich entscheiden, welche Richtung sie definieren will. Da hatte ich eigentlich erwartet, dass er statt eine USA-Reise zu machen, jetzt einfach jetzt schon mit den Gewerkschaften redet. Das hat Gutenberg gemacht übrigens und kam dort auch sehr gut an und wurde auch sehr positiv aufgenommen. Aber diese Einzelfallentscheidung, die kann ja immer weiter fortgeführt werden. Erst ist es Opel, dann ist es Quelle, möglicherweise sind es demnächst die Schiffsbauer. Sie können also irgendwann doch nicht immer so weiterverfahren, sondern Sie müssen sagen, hier zählt jetzt Ordnungspolitik. Wann ist der Punkt gekommen? Also der Punkt der Ordnungspolitik muss ja eingebettet werden in Grundsatzentscheidungen der Bundesregierung. Und die Grundsatzentscheidungen waren, dass man Hilfen gibt. Sonst hätte man ordnungspolitisch sagen dürfen, es gibt keine Hilfe. Und zwar für keinen. Sie müssen ja auch schon auch verstehen, dass ein Großteil der Bevölkerung zunächst einmal auf der einen Seite sagt, den Banken hat man geholfen und zwar mit gigantischen Beträgen, wie ich meine, zu Recht, weil sonst wäre ein ganzes System in Frage gestanden. Und wem hilft man dann? Und viele der Menschen, die heute die Staatshilfen ablehnen für Opel oder Candor, machen das nicht, weil sie generell gegen Staatshilfen sind, sondern weil sie sagen, bekommen nur die Großen und was ist mit meinem kleineren Betrieb, geht der vielleicht hops. Dabei haben wir ja auch da Schirme gespannt und jenseits von der großen Berichterstattung über diese 2, 3 Konzerne wird ja vieles auch derzeit verantwortet für andere Firmen. Wir haben einen anderen Fall beispielsweise in der Region mit Schaeffler. Darum ballt sich das bei uns sehr stark. Mit Schaeffler und Quelle sind es 2 ganz große und wichtige Arbeitgeber. Wenn es einen Sinn macht zu helfen, dann kann man helfen. Und vor allen Dingen, wenn sich zeigen würde, dass das Ganze dann am Schluss eine tatsächlich tragfähige Lösung ist, die nicht nur 2, 3 Monate oder Effekt aller Holzmann ist. Und das sind halt Abwägungen, die muss man verantwortungsbewusst tun. Und das, glaube ich, ist auch der Unterschied zu sagen, entweder nur ja oder nein. Quelle ist ja nicht Ihre einzige Sorge. Wir hatten Europawahlen, da hat die CSU insgesamt gut abgeschnitten, wieder gut abgeschnitten. Nur Ihre Region, Sie sind Parteichef in Nürnberg und Umgebung, wenn ich das mal so sagen darf. Ihre Region, Mittelfranken, Oberfranken, hat schlechter als die Gesamtpartei abgeschnitten. Was ist die Ursache dafür? Wir sind natürlich eine besonders geprägte Region über das letzte halbe Jahr. Man darf nicht vergessen, der Wechsel damals, insbesondere was die Person Günther Beckstein betrifft, der hier nun wirklich eine ganz, ganz hohe Akzeptanz hatte, hat schon Wunden hinterlassen. Man darf nicht vergessen, dass Frau Pauli aus der Region kommt. Sie hat insbesondere in den Bereichen Landkreis Fürth nochmal viele Stimmen bekommen. Wir haben bei uns die Situation gehabt, dass ein sehr angesehener Mann, der Ingo Friedrich, Vize-Parteichef und seit 30 Jahren im Parlament, dass der auf der Liste durchgefallen ist. Das hat vor allem in Westmittelfranken, also die Gegend Ansbacher Bereich, riesige Verluste gebracht, weil die Leute halt da ein bisschen enttäuscht waren. Das darf man aber nicht überbewerten. Ich glaube, dafür haben wir jetzt, wenn ich gerade Nürnberg sehe, wir haben da 10% verloren, was der Landesdurchschnitt ist. Da bin ich ehrlich gesagt sogar ganz zufrieden, wenn Sie denken, dass Nürnberg, anders als jetzt Oberbayern, schon immer eine Hochburg der SPD war, die um über 15% geschlagen. Da muss ich mal sagen, gerade weil wir im letzten Jahr bei der Kommunalwahl deutlich verloren haben, dann sind es eher sehr positive Momente. Wir haben auch jetzt einen eigenen Kandidaten reingebracht. Also da kann man im Strich sagen, war das ganz okay. Zufrieden ist auch Unionsfraktionschef Kauder, was die Wahl der CSU in Bayern bei der Europawahl angeht. Er sagt, jetzt hat sich die CSU etwas berappelt, das macht sie auch etwas ruhiger. Wenn wir das richtig interpretieren, heißt es, die Sticheleien aus Bayern Richtung Berlin werden jetzt weniger. Das ist so eine typische Berliner Betrachtungsweise. Also zu sagen, man macht nur etwas, um irgendjemanden zu ärgern oder sich zu profilieren. Ich will nicht ausschließen, dass es sowas gibt in der Politik, vielleicht sogar in der CSU. Also wenn wir über die angemessene Honorierung der Ärzte reden, dann geht es um die Frage, bekommen die Menschen am ländlichen Raum noch eine medizinische Versorgung, gerade in einem Flächenland wie Bayern. Wenn wir über die Frage der Gentechnik beispielsweise, um auch ein Themenfeld aus meinem Bereich, in der grünen Gentechnik reden, dann ist das nicht nur eine abstrakte Frage, sondern das bewegt Tausende von Menschen und von Familien. Und die CSU auch, sie wechseln das Thema oder zumindest die Schwerpunkte. Ja, es geht eben darum, wissen Sie, man darf Politik, glaube ich, nicht nur kalt technokratisch verstehen. Also es geht nicht immer nur um 2, 3 Gesetze, sondern es ist für die CSU wichtig, dass sie neben ihren klassischen Feldern Ökonomie, innere Sicherheit es schafft, dass wir uns um die Lebensthemen stärker kümmern. Die Lebensthemen, die für die Menschen in unserem Land eine große Rolle spielen, dazu gehört Umweltschutz, dazu gehört gesunde Ernährung, dazu gehört Bewahrung der Schöpfung, aber auch eben der ganze Bereich der Gesundheit. Und da muss man ihm auch Profil zeigen. Gerade deswegen, weil wir da auch in der Großen Koalition zwei Partner haben, mit Herrn Gabriel und Frau Schmidt, die beide natürlich relativ viel gemacht haben, was wir nicht gutheißen können und was man hoffentlich im Herbst auch ändern wollen. Aber ist das der Punkt? Es wird aus Berliner Sicht, die ich jetzt mal betonen möchte, häufig so gesehen, dass die CDU in der Politik wechselt und herumspringt. Nehmen wir mal den Gesundheitsfonds. Erst stimmen Sie in der Großen Koalition zu, jetzt sind Sie dagegen. Beim Fonds gab es so, dass man sich auf einen Kompromiss geeinigt hat, der mit Versprechen verbunden war. Versprechen waren, keiner wird schlechter versorgt, kein Arzt bekommt weniger als vorher. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Alle Berechnungen über die Honorare der Ärzte sagen, dass insbesondere der Süden und insbesondere die Ärzte dort, die besonders patientennah sind und in der sprechenden Medizin sind, massive Verluste zu erwarten haben. Also ist das erste Versprechen gebrochen. Zweites Versprechen hieß, allen wird es besser gehen oder zumindest nicht schlechter. Stimmt ja nicht, weil ein Großteil der Leistungen sich aufgrund des Drucks, den die Kassen ausgesetzt sind, der sich jetzt noch durch die Wirtschaftslage verschärfen wird, natürlich zurückhalten, sodass viele Patienten mit schlechteren Versorgung rechnen müssen. So. Und wenn ich zwei Versprechen mache, als Bedingung, als sozusagen Geschäftsgrundlage für eine solche politische Entscheidung, davor ist ja nur ein technisches Konstrukt, dann muss es doch sein, dass wir da was sagen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auf die Bayerische Verfassung vereidigt und jetzt nicht auf einen Koalitionsvertrag oder einen Kompromiss mit der SPD. So, ich muss ja zunächst mal schauen, was ist fürs Land das Beste. Und nicht mehr und nicht weniger fordern wir ein und suchen nach konstruktiven Lösungen, wie man es verbessern kann. Aber die Ärzte beispielsweise haben mehr Honorar bekommen in den letzten Monaten. Insofern stellt sich die Frage, geht es ihnen wirklich schlechter? Ist die Versorgung insgesamt schlechter geworden oder müssen die Ärzte untereinander vielleicht das Geld besser verteilen? Ja, zunächst mal ist es so, dass in der Tat es mehr Geld gibt für die Arzthonorar. Die werden natürlich aber unterschiedlich gewichtet. Es gibt prozentuale Sprünge von plus 30% generell flächendeckend in den neuen Bundesländern, ohne Berücksichtigung der aktuellen Versorgungsrealität. Es gesteht ja das Bundesgesundheitsministerium offen zu. Ohne die aktuelle Versorgungsrealität, beispielsweise in NRW, in Bayern, in Baden-Württemberg, auch in Schleswig-Holstein zu berücksichtigen. Das ist nicht nur ein bayerisches Phänomen. In all diesen westlichen Bundesländern gibt es. Und es gibt zweitens in der Tat eine Verteilung untereinander der Ärzteschaft, die vor allem Laborärzte, Pathologen, also die jetzt nochmal relativ wenig Patientenkontakt haben. Wenn ein Pathologe hat sehr wenig Patientenkontakt, wenn ich das mal sagen darf. Aber alle anderen sprechenden Mediziner werden massiv benachteiligt mit auch Einzelinstrumentarien, die Medizin de facto rationieren. So, das sind Dinge, die muss man noch ansprechen. Die funktionieren nicht. Da hat auch die Bundesärzteschaft eine Rolle, die Bundes-KV, keine Frage. Aber es gibt natürlich schon die entsprechenden Ausgestaltungen. Und die gesetzlichen, die kommen von Frau Schmidt und die muss man auch letztlich ändern. Ansonsten passiert einfach eines. Wir werden Verluste von Spitzenmediziner haben, weil die gehen entweder ins Ausland und wir werden zweitens einen Prozess haben der Staatsmedizin, denn freie Praxen werden ersetzt werden irgendwann durch solche großen medizinischen Versorgungszentren, wo große Medizinheuschrecken dann letztlich das Regiment übernehmen und das Ergebnis heißt eben Verschlechterung der individuellen Betreuung der Patienten. Aber ist nicht das Problem, dass die Politik immer versprochen hat, wir schaffen mal eine Gesamtlösung, die uns auf Dauer Ruhe an dieser Front der Ausgaben und der Leistungskürzungen bringt. Und nun gab es das Kopfpauschalenmodell wieder Bürgerversicherung. Und da macht die CSU ja jetzt einen eigenen Punkt auf und sagt, wir sind gegen beides, obwohl sie zumindest bei der Union mitmarschiert ist beim Kopfpauschalenmodell. Nur Horst Seehofer, ihr Parteichef, hat gesagt, ich habe dagegen was, ich bin eher bei der Bürgerversicherung. Wo steht denn jetzt die CSU als Partei? Es wird immer nur diskutiert, wo kriegen wir mehr Geld ins System. Dieses Jahr belegt übrigens auch sehr eindeutig, dass das nicht der Hauptpunkt ist, denn es gibt mehr Geld im System. Trotzdem funktioniert es nicht, weil die Frage der Verteilung innerhalb des Systems die große Herausforderung ist. Natürlich wird die nächsten 10, 15 Jahre, wenn die Gesellschaft älter wird, es logisch sein müssen, dass es mehr kostet. Es wäre aber auch eine Lüge, den Menschen gegenüber zu sagen, Menschen werden älter, Betreuung wird besser, Fortschritt ermöglicht neue Heilungsmittel, aber es wird irgendwie günstiger werden. Das ist ja absurd. Und wenn Gesundheit das Wichtigste ist, was einem bei jedem Neujahrsempfang gewünscht wird, auf jedem Geburtstagsgruß, und wenn es auch stimmt, dass es mehr Arbeitsplätze in Deutschland in der Gesundheitswirtschaft gibt als im Automobil und sonstigen Bereichen, dann müssen wir auch was dafür tun. So. Also Sie sagen jetzt kein Geld mehr. Ich sage, im Moment geht es nicht um die Frage der Einnahmemehrung, sondern der Verteilung, ist ja evident. Auf Dauer ist die zweite Frage, wie bekommt man was? Ich glaube, dass diese ideologische Debatte, Bürgerversicherung, Kopfpauschale, eine absolute Sackgasse ist. Die Bürgerversicherung löst überhaupt kein Problem. Sie klingt für den einen oder anderen sympathisch, löst aber kein Problem. Warum denn nicht? Weil wir, wenn wir die Privaten abschaffen würden, die PKV, letztlich ist nichts anderes als Bürgerversicherung, die PKV abzuschaffen, ist ja das Modell, dann führt es dazu, dass wir erstmal verfassungsrechtliche Probleme kriegen und im Übrigen lösen wir neue Ansprüche aus. Und das ist übrigens das einzige System, das halbwegs funktioniert. Und das andere, die Kopfpauschale, hat, abgesehen mal von ihrer semantischen Schwierigkeit in der Vermittlung, der Kommunikation, das Problem, wenn man sie der reinen Lehre nach durchzieht, dann hat sie Probleme in der sozialen Akzeptanz. Wenn man versucht, sozialen Ausgleich zu machen, wird sie letztlich so bürokratisch, dass es nicht funktioniert. Insofern, glaube ich, braucht man da aus meiner Sicht eher einen Mittelweg. Und der Mittelweg heißt eben, den Weg, den man jetzt beschreitet, fortzugehen. Das heißt, mehr Anteil aus Steuermitteln. Damit ist die Gesamtsolidarität erhalten, neben Beiträgen und Eigenbeteiligung, die man aber schon an der Grenze des Zumutbaren erreicht hat. Da würde ich auf keinen Fall höher gehen. Und ähnlich wie man jetzt sagt, die Kinder müssen unterstützt werden, indem man die Familienmedizin aus dem Steuertopf finanziert, wird man irgendwann auch eine, ich nenne es mal, demografische Dividende daraus erwirtschaften müssen aus dem Steuertopf, also dass die Gesellschaft halt älter wird. Also mehr Steuermittel in die Krankenkassen rein für diese Bereiche, die Sie genannt haben, Kinder und ältere Personen. Zum Beispiel, das heißt, das können Sie dann auch gemeinsam relativ problemlos mit den Sozialdemokraten machen. Medizin und Gesundheitspolitik verengt sich nicht auf die Frage Bürgerversicherung, Kopfpauschale. Das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist der logische Fehler, der immer gemacht wird. Die Hauptfrage ist, wie funktioniert denn die Verteilung im System? Also die SPD möchte Staatsmedizin und sie möchte Zentralismus. Wir sagen, Regionalität ist entscheidend. Die SPD will am Ende, also dazu führt es letztlich, ja, ein System, das gesteuert wird, alles zentral aus Berlin. Das haben sie bei der Krankenhausfinanzierung vorgeschlagen, bei der Krankenhausplanung. Sie möchten in ihrem Konzept letztlich entscheiden, wie ein Krankenhausanbau ist, wo der stattfindet. Nicht mehr eine Länderplanung, sondern eine Bundesplanung. Sie möchten medizinische Versorgungszentren aller Polikliniken überall einrichten. Sie bekennt sich letztlich nicht zum freien Arzt und der freien Arztwahl, die dahinter steht. Das sind die Hauptbeschwerden. Die SPD bekennt sich nicht zur freien Arztwahl? Nein, das tut sie nicht. Man kann natürlich sagen, ich bekenne mich zur freien Arztwahl, sagen wir mal, auf einem Kongress. Aber wenn ich gleichzeitig enorme Möglichkeiten schaffe, dass solche riesigen Versorgungszentren von großen Kapitalgebern übernommen werden, in der dann Herr Lauterbach im Übrigen nur in der Regel Aufsichtsrat ist, nebenbei bemerkt, dann führt es natürlich dazu, dass solche großen Kapitalgesellschaften Kassensitze aufkaufen massiv. Und in einzelnen Regionen dann quasi Monopole schaffen, sodass ein Arzt, der sozusagen nicht unterwirft, keine Chance hat. Und das führt halt dazu, dass dann, um das wieder den Return of Invest zu erreichen, natürlich Individualität in der Betreuung wegfällt. Sie ziehen dann eine Nummer und das ist im Endeffekt nichts anderes als Discount- oder Fließbandmedizin. Und das will ich nicht. Und das halte ich auch für falsch. Aber Sie diskutieren doch hier etwas parteipolitisch, was im Grunde ja ein Fehler insgesamt des Gesundheitswesens ist. Beispielsweise haben nicht die Ärzte verschlafen, wie sie Gemeinschaftspraxen aufbauen, wie sie medizinische Versorgungszentren in eigener Hoheit schaffen. Stattdessen haben wir die großen Bilder Ärztehaus und jeder weiß, das ist ein Immobiliengag. Da werde ich gar nicht anders versorgt als in einer normalen Arztpraxis. Also kurzum, ist es nicht der Fehler der Ärzte in der Frage der Honorierung, in den Angebot der Leistung, dass man auf dem neuesten Stand ist, so wie es die Leute brauchen? Auch da zeichnet sich natürlich die Gesundheitspolitik in Deutschland unterschiedlich. Also wir haben in Bayern in den letzten 10 Jahren durch die Kassenärztliche Vereinigung enorme Qualifizierungsanstrengungen gemacht. Im Übrigen ist natürlich noch ein Unterschied, wissen Sie, ob Sie Gemeinschaftspraxen in Berlin 5 oder 6 machen, ist ein Unterschied, ob Sie im Bayerischen Wald halt bestimmte Einzelpraxen haben, weil da lohnt sich nicht manche Gemeinschaftspraxis, aber wir wollen ja eine wohnortnahe Versorgung auch in Deutschland haben, nicht nur für die Metropolen. Ich mache mir Sorge, dass am Ende dieser ganzen Entwicklung eine Medizin steht, so ein MVZ in der Stadt ist unproblematisch. Es geht schon auch, ja. Denn wenn Sie in die U-Bahn einsteigen, dann fahren Sie eine Station in die eine oder 2 Stationen in die andere Richtung. Das geht dann. Aber wenn dann die Leute 30, 40, 50 Kilometer fahren müssen, ist gerade für ältere Leute eine riesen Gefahr. Gerade für die älteren Menschen geht erstens der Verlust überhaupt von der Betreuung weg, weil die brauchen ihren Arzt, der sie kennt, der auch einschätzen kann, wie schlimm ist eine Situation. Und sie können es auch rein räumlich nicht mehr schaffen, was dazu führt, dass die Leute entweder ins Krankenhaus gehen müssen oder in solche großen Zentren. Und da wird dann am Ende halt der Verlust da sein. Und das liegt dann an den Ärzten. Wir müssen eh dafür kämpfen, dass wir noch Ärzte finden, die in die ländlichen Räume gehen. Wir müssen Mobilitätshilfen aktivieren. Wir müssen konkrete Planungen machen, um auch den Beruf des Arztes am Land weiter zu stärken. Ansonsten gibt's auch weitere Landflucht, die ja keiner in Deutschland will. Nochmal auf die Finanzierung zurückkommen, wenn Sie sagen, beim Beitragssatz und der Eigenbeteiligung ist die absolute Obergrenze erreicht, man braucht mehr staatliche Zuschüsse. Haben Sie das mal durchgerechnet, wie viel das den Staat dann eigentlich perspektivisch kosten wird und ob dann Gesundheitsversorgung immer nach Kassenlage geht? Je nachdem, ob der Staat viel Geld hat, kann das machen. Wenn nicht, das ist doch eine riesige Abhängigkeit dieses gesamten Systems, das Sie eigentlich nicht wollen dürfen. Ja, im Moment gibt es ja anscheinend schon eine gigantische Abhängigkeit. Aber die wird doch größer. Ja, im Moment ist immer noch die Situation, dass jetzt der Bund alle aus, die Aussage von Frau Schmidt, dem Fonds geht es gut und so weiter, stimmt ja nicht. Das ist eine Einschätzung, die ich nicht teile, sondern das Ergebnis wird sein, dass der Bund in diesem Jahr enorme Probleme bekommen wird. Wir haben viele kleinere Betriebskrankenkassen übrigens, die sozialpolitisch immer gewollt waren, zu Recht, weil die sehr effektiv waren. Die stehen alle kurz vor dem Aus. Es gibt für mich keine absolute begrenzte Zahl von Kassen, die man haben muss. Aber wenn es am Schluss nur eine Art Volkskasse gäbe, glaube ich nicht, dass der Wettbewerb funktioniert. So. Die auch keiner will. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also wissen Sie, das gesamte System, Das Bundesgesundheitsministerium ist auf eine zentralistische Struktur mit Einheitskasse, Einheitsmedizin, so bewerte ich jedenfalls, und auch letztlich dem Arzt des Angestellten zu sehen. Daher kommt im Übrigen auch der Widerstand vieler Ärzte. Da geht es ja nicht nur um Geld. Es geht ja nicht nur darum, dass man den Ärzten jetzt hier immer versucht zu unterstellen, es ginge nur ums Honorar. Es geht auch um die Strukturen, um die Perspektive. Übrigens auch für junge Ärzte. Wenn heute ein junger Mediziner sich das Ganze ansieht und überlegt, bei den Herausforderungen, die er zu bewerkstelligen, ein hartes Studium, vorher eine hervorragende Ausbildung, guter Abiturschnitt, lange Zeit im Krankenhaus, die ja auch nicht immer so einfach ist, also mit auch erheblichen auch psychischen Belastungen, die man da zu bewerkstelligen hat und zu bewältigen hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sind es keine Signale, die für den Spitzenmedizin der Zukunft gut sind. Da gehen die jungen Ärzte lieber woanders hin, wo sie besser honoriert und besser auch Arbeitsbedingungen vorfinden. Aber im Grunde wollen Sie ja das Mischsystem, das wir derzeit haben, Mischung aus Beitragszahlungen und Steuerfinanzierungen beibehalten. Ja, so ist es, haben wir beschlossen, ja. Und dann wird Ihnen natürlich vorgehalten, die Kinderkrankenkasse haben Sie noch gar nicht durchfinanziert. Die ist ja noch nicht voll gelandet aus dem Bundeshaushalt bei den Kassen. Und nun versprechen Sie einen Bonus für die Versorgung älterer Menschen, die ist auch noch nicht finanziert. Wie wollen Sie denn da dem Misstrauen begegnen, dass da sagt, da wird Politik nach Kassenlage gemacht. Mal gibt's was, mal gibt's was nicht. Also wenn ich die Alternativen jetzt anschaue. Die Alternativen werden sein, wir wursteln jetzt irgendwie so weiter wie bisher. Und das heißt doch, dass wir nichts anders machen als jedes Jahr so eine entsprechende Struktur. Und dann gibt es einen in Stellung bringenden Gesundheitspartner gegeneinander. Also Frau Schmidt sagt, die Kassen haben doch genügend, die sollen machen. Die sollen mal die Überfinanzierung nehmen oder die. Die Kassen sagen, wir haben nicht genügend, wir müssen vorsorgen. Regionale Strukturverträge kündigen sie auf. Die Ärzte beschweren sich darüber. Wir sind doch in der Situation, dass wir eine dermaßen unsichere Situation haben, wie sie noch nie im deutschen Gesundheitswesen war. Also dass jetzt jemand herkommen könnte und sagen könnte, das, was jetzt gemacht wird, sei in irgendeiner Form stabil und fest, zumal die Ausfälle, die aus dem Fonds entstehen, ja im nächsten Jahr so nicht mehr getragen werden. Das heißt, Sie werden erleben, dass wir im nächsten Jahr entweder einen Kahlschlag haben mit massiver Verschlechterung der Situation oder der Bund verlängert sozusagen das Ganze. Das heißt, wenn Sie das Argument, man müsste nach Kassenlage machen, werden Sie im nächsten Jahr erleben, dass das nochmal eine riesenpolitische Debatte gibt, ob die Beschlüsse, nehmen wir mal den denkbar schlimmsten Fall an, es bleibt eine große Koalition für die Gesundheitspolitik, weil das ist nämlich so ein Hin- und Herziehen, dann müsste der Bund wahrscheinlich auch einspringen, weil die Demonstrationen der Patienten groß werden. Zu Recht. Ich lasse also schwarz-gelb, wenn es nach dem 27. September einen Wechsel im Bund gibt, wird eine grundsätzlich neue Gesundheitsreform hinlegen, die dann auch tragfähig ist für viele Jahre. Ich hoffe es, ja. Aber das macht doch die FDP mit Ihnen nicht mit. Wenn die sich beide, Union, also CDU und FDP, auf das Kopfbauschalenmodell geeinigt haben, FDP ist sogar mehr dafür, das eher der privaten Krankenversicherung zu übergeben, dann kommt die CSU und sagt, wir lassen alles beim Alten, wir modifizieren das nur. Das gibt doch den ersten Streit. Wissen Sie, es geht doch letztlich um den Patienten. Ich mache mir immer Sorge, dass wir in der Gesundheitspolitik zu theoretisieren. Am Ende kommt es nur darauf an, wie es beim Patienten wirkt. Und ich glaube, da gibt es eine Reihe von Themen, die man diskutieren muss. Die Selbstverwaltung der Ärzte, braucht es diese Pflichtmitgliedschaft, sind diese KVen wirklich noch eine zukunftsfähige Struktur, bräuchte statt einer Honorarverordnung eine besser eine freie Gebührenordnung und so weiter. Und ich sage Ihnen, da gibt es eine Reihe von Themenfeldern, die wir, glaube ich, sehr gut auch mit CDU, FDP gemeinsam lösen können, wo wir, glaube ich, auch Erfolge erzielen können. Da wird nie was 100% sich durchsetzen vielleicht, aber wäre da, glaube ich, einen großen Schritt voran, jedenfalls besser als die Staatsmedizin, die jetzt auf den Weg gebracht wurde in den letzten Jahren von Ulla Schmidt. Jetzt sind Sie 42 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe. Können Sie sich dann vielleicht so in 4, 6, 8 Jahren vielleicht das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten vorstellen? Das ist eine völlig unzulässige Frage. Ich schaue, was kommt, mache das, was ich mache, so gut wie es geht. Jeder, der sagt, er hat einen Masterplan im Kopf, dem misstraue ich. Der wirkt eher wie so ein Börsianer auf mich, der schon von vornherein 30% Gewinne hat. Wir haben jetzt einen starken, einen guten. Horst Seehofer war die Rettung für die CSU. Dass der Erfolg jetzt bei der Europawahl so stark war, ist sein Erfolg. Er hat es geschafft, diese Partei zusammenzuführen wieder. Also muss ich schon sagen, es ist ein sehr gedeihliches Zusammenarbeiten. Und deswegen glaube ich, werden wir noch sehr lange die Freude haben, dass er Chef ist. Er muss uns in die Wahl 2013 führen. In Bayern, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und wissen Sie, Beliebtheit ist das eine, Stimmen für die Partei sind das andere. Und letztlich kommt es auf die Stimmen an. Und die hat er geholt, da muss man ihm dankbar sein. Aber das ist doch ein spätes Lob. Da muss man doch der fairerweise sagen, Sie haben ihn erst als CSU im zweiten Anlauf zugelassen. Wissen Sie, wenn Politik sich immer nur damit beschäftigt, was vor einem halben Jahr besser gewesen wäre, da gibt es sicherlich Sendeformate bei Ihnen im Programm, die sind da bestens geeignet, ja, das nochmal alles philosophisch aufzuarbeiten. Aber Politik darf nicht nur mahnen, Politik muss machen und muss für die Zukunft machen. Keiner wird gewählt für das, was in der Vergangenheit war. Man wird immer nur für die Zukunft beauftragt. Und deswegen kümmere ich mich ehrlich gesagt lieber um die Zukunft, das immer zu hinterfragen, was wäre vielleicht besser gewesen. Herr Söder, wir danken für das Gespräch. Sie hörten Tacheles. Mit Markus Söder, dem bayerischen Staatsminister für Umwelt und Gesundheit und CSU-Politiker, sprachen Ernst Romenay und Ulrich Ziegler. Sie finden Tacheles auch im Internet unter www.deradio.de.